إياه. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit Erklärung von Subul As-Salam, und wir sind in dem Buch des Fastens bei Hadith 641. وعن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث بارك الله فيكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، اختلف فيه أهل العلم كثيرا. الإمام مالك قال أنه منكر، يعني رده، مو صحيح. أبو داود قال أنه منسوخ. النسائي قال فيه اضطراب، واختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا. على القول بارك الله فيكم بقول الإمام مالك أنه كذب، أو قول أنه منسوخ، أو قول أنه مضطرب، يعني ذلك أنه لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. وعلى القول بصحته، كما أن بعض أهل العلم صححوا هذا الحديث كما في صحيح أبي داود، قالوا أن يوم السبت ما يصام منفردا ولا مع أيام أخرى نفلا، لقوله إلا فيما افترض عليكم. واختلف أهل العلم اختلافا كثيرا، ولكن بارك الله فيكم قال أبو داود أنه منسوخ، واعتمد على حديث أم سلمة، وهو الحديث الثاني الذي يأتي بعده، حديث 642. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيدي المشركين، فأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى والمشركين. وكذلك أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الذي بعده الثلاثاء والأربعاء والخميس، فصار شيء هنا صيام ليوم السبت. وكذلك بارك الله فيكم الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زوجته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما دخل عليها ووجدها صائمة الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تريدي أن تصومي، هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال فهل تريدي أن أصمت أمس؟ قالت لا. قال هل تريدي أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. والحديث عند عند أحمد وأبو داود، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جوادي. إذن صار في خلاف كبير بين أهل العلم في هذا الحديث، من ناحية هل صمت يوما قبله أو تصومي يوما بعده، ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد وقل هما عيد للمشركين فيحب أن يخالفهم، حديث أنه كان يصوم سبت أحد واثنين من شهر وثلاثاء وأربعاء والخميس من الشهر الآخر. إذن صار عندنا بارك الله فيكم أحاديث متضاربة، ولما تضارب الأحاديث في مثل هذا الأمر أولا ينظر إلى التاريخ، يعني ما هو قبل ما هو بعد، فإذا ما استطعنا أول شيء ينظر طبعا إلى الصحة والضعف، ثم ينظر إلى التاريخ، ثم ينظر إلى الترجيح. فهناك من أهل العلم من يقول الحديث أتى إلا فيما افترض عليكم، يعني ما تصوم السبت أبدا إلا في الفرض. هناك من أهل العلم يقول لا تصوم السبت منفردا نفلا مطلقا، نفلا مطلقا إلا في الفرض. أما إذا كان نفل له سبب فلا بأس بصيام يوم السبت، والله تعالى على وعلم. هذا قول جيد. إذا كان الصوم له سبب مثل صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء إلى غير ذلك، والله أعلم. طبعا أما صيامه وحيدا فلا ينبغي. هذا بالقول على أن الحديث صحيح أو حسن. أما إذا كان هذا الحديث مضطرب فعلا وكان منسوخ أو كان هذا كذب كما قال الإمام مالك، فأنه يصام السبت ولا بأس بذلك، والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. حديث 641 الصماء بنت بسر احسيلته ده سجزنت الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم زاكته fastet nicht Samstag allein außer wenn das Pflichtfasten ist. Und wenn einer von euch nicht findet, das Fasten zu brechen, außer die Schalen von Weintrauben, das wird von einem Weintraubenbaum, oder von einem Ast eines Baumes, dann sollte man diese Schale nehmen und kauen, damit man das Fasten bricht. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, رواه الخمسة ورجاله ثقات. Das wird die fünf Überlieferer, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Nisa'i, Mal, haben das überliefert und die Überlieferer sind vertrauenswürdig. Und dann sagt er, außer, dass diese Überlieferung muttarib ist. Das bedeutet, es ist umstritten. Und Imam Malik hat das zurückgewiesen, diese Überlieferung. Und Abu Dawud sagte, das ist aufgehoben, das ist annulliert. Natürlich, es gibt manche Gelehrten, die diese Überlieferung als Hasan oder Sahih eingestuft haben. Aber sie sagen, Rijal und Rijal Tiqat. Und die haben gesagt, die Gründe, was Imam Malik und die anderen Gelehrten gebracht haben, sind nicht genug, dass man diese Überlieferung zurückweist. Und hier ist das Problem. Einige sagen, das ist in Ordnung, diese Überlieferung. Andere sagen, das ist nicht in Ordnung. Was sollen wir jetzt tun? Wir sollen natürlich prüfen, ob diese Überlieferung in Ordnung ist, authentisch ist oder nicht. Angenommen, passt auf, und das ist wichtig, angenommen, diese Überlieferung wäre nicht authentisch, dann haben wir kein Problem. Dann nehmen wir das nicht und fertig. Aber wenn diese Überlieferung authentisch ist, und wir nehmen diese Seite, das wird authentisch, dann müssen wir jetzt erklären, was damit gemeint wird. Was damit gemeint wird. Weil Abu Dawud sagte, das wäre aufgehoben, das wäre annulliert, diese Überlieferung. Aber gibt es dafür Beweis? Der hat genau, der hat einen Beweis geholt. Natürlich, der Beweis ist 642 von Salama radhiyallahu alayhi, Entschuldigung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten von den Tagen Samstag und Sonntag gefastet hat. Und er hat gesagt, die sind die Feste von den Götzendienern. Und ich möchte die widersprechen und diese Feste fasten. Weil normalerweise am Festtag fastet man nicht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte sie widersprechen, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Tage fastet. Das ist bei An-Nasa'i und Ibn Khuzaymah diese Überlieferung. Und noch dazu, barakallahu fikum, eine Überlieferung bei At-Tirmidhi von Aisha radhiyallahu alayha. Aisha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte in einem Monat Samstag, Sonntag und Montag zu fasten und im nächsten Monat Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. So, da können wir nicht nehmen. Das ist eine. Aber Imam Ahmed und Abu Dawud haben auch überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Juwayriya, seine Frau, radwallahu alaiha, gegangen ist. Der Prophet kam rein, der hat sie gefragt, dann hat sie gesagt, ich faste. Das war am Freitag. Dann hat er ihr gesagt, hast du einen Tag davor gefastet? Dann hat sie gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, willst du morgen fasten? Dann hat sie gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, dann breche dein Fasten ab. Also breche das Fasten und du brauchst nicht fasten. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie hier gefragt nach einem Tag danach, und das ist Samstag. Einmal gibt es das, damit wir verstehen. Einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf Samstag nicht fasten, außer wenn das Pflichtfasten ist. Einmal hat er Samstag und Sonntag gefastet, weil sie die Festtage von den Götzendienern sind. Einmal hat er Juwayriya gesagt, willst du morgen fasten? Dann haben wir ja ein Problem. Weil von einer Seite fastest du nicht, von der anderen Seite fastest du. Was sollte man hier in solchen Fällen tun? Wie sollte man, was ist unser Verfahren in solchen Fällen? Erstmal, wir prüfen, ob die Hadithe authentisch sind oder nicht. Und wir haben gesagt, wenn die nicht authentisch sind, dann haben wir kein Problem, weil wir die authentische nehmen, was schwach ist, nehmen wir nicht. Zweitens, wenn die alle authentisch sind, dann prüfen wir die Zeit. Welches Hadith war zuerst und was kam danach? Was war zuletzt und was war am Anfang? Wenn wir das wissen, dann die Hadithe, die zuletzt kamen, die heben die Hadithe, die früher waren, auf. Die annullieren das. Aber hier kann man das nicht bestätigen. Kann man nicht bestätigen. Dann kommen wir zur dritten Möglichkeit. Und das ist die Möglichkeit, dass wir sozusagen eine Überlieferung oder eine Erklärung an sich als stärker nehmen und wir sagen, das ist die richtigere. Ich will nicht sagen hundertprozentig richtig, aber das ist die richtigere für uns. Und hier, welche nehmen wir da? Für die Gelehrten, die sagen, der Prophet sagte, außer in Pflichtfasten. Dann sagen sie, egal, Samstag darfst du überhaupt nicht fasten, außer beim Pflichtfasten. Andere Gelehrten sagen, nein, aber es gibt andere Beweise. Und da sollte man alle Beweise wirken lassen. Und hier könnte man sagen, Samstag allein fastet man nicht, wenn das zusätzlich ist, grundlos. Aber wenn Samstag einen Tag trifft, was empfehlenswert ist zu fasten, und man hat einen Grund zu fasten, dann kann man Samstag fasten. Und das ist die bessere und die richtigere Aussage. Weil, barakallahu fikum, diese Sache ist umstritten. Das bedeutet, jetzt kommt eine Person und sagt, ja, aber ich habe gelesen bei Sheikh Al-Albani, der hat gesagt, und ich habe gehört, der sagt, Samstag überhaupt nicht fasten, und wenn du Samstag fastest, dann machst du, dann widersprichst du dem Propheten und so weiter. Das ist eine Meinung. Aber es gibt andere Gelehrten, die sagen total was anderes. Zum Beispiel Imam Malik. So, du kannst Samstag fasten. Deshalb soll man aufpassen nur. Damit man die Hadithe alle wirken lässt. Das heißt, wir fasten Samstag allein nicht so einfach. Nicht so einfach. Außer wenn das Pflichtfasten ist, dann kannst du auch allein fasten. Aber wenn das empfehlenswert ist, dann kannst du Samstag mit einem anderen Tag fasten, aber mit einem Grund. Mit einem Anlass. Wie zum Beispiel, wenn das Ashura-Tag ist oder Arafat-Tag ist und du bist selber nicht in Arafat. Dann kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wa an Abi Hurairah 643. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam naha an sawmi yawmi Arafat bi Arafat. رواه الخمسة خير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي الحديث ضعيف الحديث ضعيف أن النبي نهى إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة فأتي بلبن أو بماء فشرب النبي صلى الله عليه وسلم إذانا منه أنه ما يصام يوم عرفة أما أنه نهى الحديث ضعيف بارك الله فيكم. جاكسون ده تغيم فاتسي أبو هريرة رضوان الله عليه هات يبليفات بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فابوتن أم عرفتك تصفاستن wenn man in Arafah ist, wenn man in Arafah ist. Diese Überlieferung ist schwach, diese Überlieferung ist schwach, aber das ist stimmt, man sollte nicht an Arafah-Tag fasten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Arafah-Tag war, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Arafah-Tag war und die Leute haben ihm was zum Trinken gegeben, der Prophet hat vor allen Leuten getrunken, deshalb derjenige, der in Arafah ist, der Pilger ist, fastet nicht. Wallahu a'lam. 44. وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من صام الأبد. و 645 ولمسلم من حديث أبي قتادة لا صام ولا أفطر لا صام ولا أفطر. بارك الله فيكم. الحديث معناه أنه ما يجوز للإنسان أن يصوم السنة كلها الدهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه من وجه أنه لا صام يعني لا يقبل صيامه، والآخر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يفعل ذلك ما له أجر الصوم. لذلك بارك الله فيكم لا يجوز أن يصوم الإنسان السنة كلها. قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، ولكن بارك الله فيكم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة واحدة إذا كان نذر، إذا كان نذر هذا أمر آخر، ولكن ما ينذر شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. 645 هذا الحديث. عبد الله بن عمر sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, er hat nicht gefastet, derjenige, der das ganze Jahr fastet. Das war Bukhari Muslim. Oder das könnte man so erklären, dass das ein Bittgebet wäre vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Das wird möge Allah das nicht als Fasten annehmen für denjenigen, der das ganze Jahr fastet. Das kann so erklärt werden, so erklärt werden. Und Muslim hat überliefert von Abi Qatada, der hat nicht gefastet und er hat auch das Fasten nicht gebrochen, derjenige, der das ganze Jahr fastet. Das wird der bekommt gar nicht, der bekommt keinen Lohn. Er macht etwas, was gegen die Sunna ist. Weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, ich faste und breche Fasten ab. Das bedeutet, der fastet und der fastet nicht. Und er macht das nicht immer, صلى الله عليه وسلم. Deshalb sagte er, derjenige, der immer fastet, das ganze Jahr, das geht nicht. Manche Gelehrten haben gesagt, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, wenn man das ganze Jahr fastet. Aber das ist doch ein Problem. Weil im Jahr, du hast zum Beispiel der Tag von Fest, zwei Tage vom Festen, die drei Tage von Ayyam Tashriq. Der Prophet hat gesagt, man sollte das nicht fasten. Und er hat verboten, dass man diese Tage fastet. Sag, man kann nicht das ganze Jahr fasten. Was richtig ist, man sollte, barakallahu fikum, das ganze Jahr nicht fasten. Nicht fasten. Wallahu ta'ala, ta'ala wa a'ala. Somit kommen wir zu Ende dieses Kapitels von dem Buch des Fastens. Das war Kapitel 5. Und zwar, das war Barakallahu fikum über die Tage, die verboten sind zu fasten. Also Tage, die verboten sind zu fasten.